Mein Verhältnis zu Behörden war nicht... Der vergessene Beamte von Manuel Schallkammer. Gelesen von eben jenem. Kapitel 1. Die verlorene Zeit. Auf dem Schreibpult mittig des 5 Quadratmeter großen Raumes lagen verstreut ein paar Notizzettel, Stempel, Stempelkissen, ein Locher, eine Klammermaschine sowie mehrere Bögen abgegriffenen Pauspapiers. Das Schreibpult selbst war einfach und zweckdienlich gehalten, mit ein paar Ablagefächern und Läden, in denen Federstile und weitere Schreibutensilien untergebracht waren. Dahinter befanden sich zahlreiche schwere Akten mit Ledereinbund, aber auch einfach gebundene Papiermappen. Sie waren wie zu jener Zeit üblich mit einer Aktenschnur zusammengehalten und selbstverständlich liegend und übereinander geschlichtet gelagert. Schmälere und breitere Exemplare waren darunter zu finden. Viele davon waren allem Anschein nach schon geraume Zeit nicht mehr geöffnet worden. Die Art der Aufbewahrung ließ in der Tat sehr zu wünschen übrig. Der mit den Jahren bereits viel zu klein gewordene zweitürige, aus Diekholz gefertigte Schrank schien der Aktenflut schon lange nicht mehr gewachsen und wurde einseitig sogar bereits etwas von innen heraus aufgedrückt, wobei sich ein paar Akten sogar schon einen Weg nach draußen gebahnt hatten und nun davor am staubigen Eichenboden herumlagen. Zwischen Tisch und Schrank hatte bereits ein weiterer Papierstoß vom Boden weg etwas rechts des Schrankes zu wachsen begonnen. Die einzelnen Akten stapelten sich darauf schon Meter hoch und drohten aufgrund eines strukturellen Makels nun schon fast links über zu kippen. Hinter dem alten Schreibpult stand des Weiteren ein schmales, spartanisch gehaltenes Bett, das man aufgrund seiner kleinen Dimension fast noch als Kinderbett bezeichnen hätte mögen. Ein jeder könne auf den ersten Blick erkennen, dass die Beine eines ausgewachsenen Menschen zwangsläufig darüber hinausragen mussten. Auf der durchgelegenen, vom Schweiße gelblich gefärbten Bettwäsche ruhte gerade Herr S. Seine beiden Lederschuhe berührten zu diesem Zeitpunkt aber immer noch den Boden, da er die Beine dabei abgewinkelt über die Bettkante hängen ließ. Er schlief auch eigentlich gar nicht wirklich, es war mehr ein Schlummern, eine Art Dösen, wie manch einer es gelegentlich nach dem Mittagessen zu tun pflegt. Die leise quietschende, äußerst einfach gehaltene Wanduhr über der Eingangstür des Büros, die ferner an eine verkleinerte Version jener gewaltigen Bahnhofsuhren dieser Zeit erinnern mochte, zeigte jedoch gerade erst 8:30. Herr S. wusste, dass es noch eine Zeit lang dauern könne, bis aus der Ferne das gewohnte Geläut der Kirchenglocke zu vernehmen sei, die dann in bekannter Manier laut an- und wieder abklingend auf den Beginn der Mittagsstunde hindeuten täte. Es würde sogar noch sehr lange dauern, dachte er nämlich in diesem Moment und legte seine Stirn dabei in Falten. Die Zeit, wusste er, verging im Büro nämlich anders. Sie zog sich mehr dahin, als dass sie verging. Dabei neigte sie dieser Tage, stets länger und immer länger werdende Fäden zu ziehen. Es war wohl nur natürlich, dass diese langen, zähen Fäden gelegentlich auch bei anderen Fäden hängen bleiben mussten, sich im Momentum der Zeit als Knoten und wirre Netze ansammelten und mitunter sogar in der Lage waren, eine regelrechte Blockade zu bilden. Dieser Ort, der etappenweise abgeschnitten von allen Konventionen zeitlichen Fortschritts zu sein schien, war ein Ort des absoluten Stillstandes, ein Ort des Innehaltens, des Andauerns und Verweilens. Eine Minute würde zur Stunde werden, und ob jetzt diese Minute um war oder nicht, vermochte eine Person, die gefangen war an eben jenem Orte, nicht mit Gewissheit zu beurteilen. Gefangen, wiederholte Herr S. seine Gedanken, während er dabei jeden Buchstaben bis zur Unkenntlichkeit in die Länge zu ziehen pflegte. sie wäre so etwas wie ein stiller Beobachter. Ein erblindeter Wanderer, der mit letzter Kraft durch die grelle, schier endlose Weite einer arktischen Schneelandschaft stolpere, aber einen rettenden Anker in diesem Meer aus Schnee und Weiß einfach nicht mehr auszumachen in der Lage ist. Dem Wanderer gleich würde auch Herr S. schon sehr bald die für das Fortschreiten notwendige Muße und die notwendige Kraft verlassen. Die unvorstellbare Einsamkeit und einhergehende Trägheit hatten ihm jetzt jedwedes Gefühl für Realität genommen. Unmittelbar bevor er zusammenbreche, würde dann scheinbar alles Treiben abrupt aufhören. Nichts bewege sich mehr, nicht eine einzige Schneeflocke fällt mir herab. Selbst die kleinen Dampfwölkchen des Atems unseres erschöpften Wanderers wären an Ort und Stelle erstarrt, während sich seiner selbst eine plötzliche innere Ruhe bemächtigen täte. Denn ausschließlich in jenen Augenblicken der totalen Stille, in dieser sprichwörtlichen Ruhe vor dem Sturm, in der lediglich der letzte aufblitzende Gedanke verzerrt in den endlosen neuronalen Weiten der Gedanken widerhallt, dessen ursprünglicher Sinn aber schon längst der unerbittlichen Kälte der Unendlichkeit und dumpfen Leere des Seins anheimgefallen sein mochte, nur dann schien die Zeit sogar noch langsamer zu vergehen. Die Zeit des Parteienverkehrs war für Herrn S. eine solche Zeit. Ende des ersten Kapitels, gelesen von Manuel Schalkhammer. Ständigen Erteilungsamt.